Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Ja, heute auch an diesem Samstag gibt es eine Folge und morgen am Sonntag auch. Die Rede ist von einem iOS-Spiel von Shades, ein einfaches Puzzlespiel. Universal App, 1,99 € teuer, 34,7 MB groß, Versionsnummer 1.3.1 liegt vor, Deutsch und Englisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden, erfordert mindestens iOS 7.0 oder neuer und hat bei 928 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Was macht man? Es ist eigentlich total einfach. Ziehe die fallenden Blöcke in die beste Position, um diese zu kombinieren und Reihen zu entfernen. Platziere zwei gleichfarbige Blöcke aufeinander, um diese zu einem einzelnen Block einer dunkleren Farbe zu vereinen. Bilde eine Reihe gleichfarbiger Blöcke, um die Reihe zu entfernen. Lass deine aufgestapelten Blöcke nicht bis ganz nach oben anwachsen. Im Prinzip ist das Tetris in einer anderen Form. Ja, wie ich sagte, ihr müsst Farben kombinieren, man hat halt immer gleich große Blöcke, man hat nicht verschieden geformte Blöcke, wie man es von Tetris kennt, aber im Prinzip spielt ihr da Tetris in einer anderen Form. Das Ganze für 1,99 € ist es das wert? Ja, ist es auf jeden Fall wert, wirklich ein nettes Game, ein von der App-Größe her ja auch recht klein, 34,7 MB groß und ganz ehrlich, klare Download-Empfehlung meinerseits für Shades, ein einfaches Puzzlespiel. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.